Ja, ich sage dann willkommen. Wir starten einen neuen Episoden-Podcast und zwar zu Halt and Catch Fire. Das ist ja jetzt praktisch, hat den Sendeplatz eingenommen von Mad Men. 2 Wochen nach der letzten Mad Men-Folge auf AMC. Die zweite Staffel der ehrlich gesagt nicht allzu erfolgreich gestarteten AMC-Serie im letzten Jahr. War ja eigentlich eine ziemliche Überraschung, dass es überhaupt eine zweite Staffel gab. Ich habe mir einen neuen Mitstreiter dazu gesucht, nämlich den Olaf in, wo wohnst du jetzt eigentlich? In Wermelskirchen. Das Ja, kennt ja im eh niemand. schönen Wermelskirchen. Das habe ich Hallo. auch noch nie gesagt. Sonst immer Warschau, Wien, aber es bleibt mit W immerhin. Alles Weltstädte. Mein Name nach wie vor Markus in Düsseldorf. Ja, wir wollen die ersten beiden Folgen besprechen, die jetzt gelaufen sind von der zweiten Staffel. Die erste Folge mit dem kryptischen Titel SETI oder SETI. Das soll wohl Search for Extraterrestrial Intelligence heißen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was es mit dem Inhalt der Folge zu tun haben könnte. Soll ich es dir jetzt an der Stelle schon Ja, wenn du es erklären? rausgefunden hast, Nee, das gerne. wird in der Folge erklärt, als sie bei diesem Abendfeuerchen da im Garten sitzen. Und zwar hat ja Joe seine neue Freundin im Planetarium kennengelernt, wo sie einen Bericht schreibt über dieses Projekt Search for Extraterrestrial Intelligence. Das ist eigentlich alles. Ich dachte schon, das wäre jetzt wieder eine Anspielung auf den Charakter von dem Joe. Ja, ist es bestimmt auch, aber. Okay. Ja, besprechen wir erst die erste Folge, Würde ich oder? sagen, oder? Ja. Ja. Es gibt am Anfang einen Zeitsprung von 18 Monaten, wenn ich es richtig verstanden habe. 20. 20 sind's. Ja. Da sind wir uns schon uneinig. Ich habe doch Steht aber 18. im Bild, ich kann nichts Ach dafür. so, steht im Bild. Ah, okay. Das ist schon 2 Wochen her, dass ich die Folge gesehen habe. Nee, Na eine gut, erst und bei zwei mir Teile. erst 6 Stunden. Okay. Ja, es hat sich einiges geändert, wobei, na, die alte Firma ist aufgelöst. Es wird aber auch nicht so richtig klar, fand ich, was jetzt genau mit der Firma eigentlich passiert ist. Also, hat das jetzt zu tun mit diesem Plagiatsverfahren praktisch oder ist dir das klar geworden? Also, da die Firma ja noch 2 Jahre existiert hat nach diesem Plagiatsverfahren, beziehungsweise nachdem der John Bosworth da wegen Veruntreuung in den Knast musste, glaube ich eigentlich nicht, dass es damit unmittelbar zu tun hat. Die Rolle von dem Gordon erwähnt in diesem Fernsehinterview, was ja dann auch direkt am Anfang der ersten Folge auftaucht, dass die Firma aufgekauft wird von einem größeren Player und quasi zerschlagen wird. Ja. Okay, ja. Sie sind halt zu erfolgreich eigentlich geworden und deswegen ja, bekommen die ehemaligen Führungskräfte alle einen fetten Scheck ausgestellt. Also als Anteil halt von dem Verkaufserlös. Und ja, haben das teilweise schon wieder investiert in neue Unternehmen. Ich weiß nicht, Gordon hängt da irgendwie in seiner Garage rum. Ich glaube, mit irgendwie einem Prototyp, der noch übrig geblieben ist, von dem Computer, den er da entwickelt hat. Ja, aber dann auch mit einem C64 oder mit mehreren C64s. Ja, Was? Was ist der genau. Plural? Weiß ich nicht. Aber er erzählte irgendwas auch, dass er da diesen Supercomputer da und auch irgendwie ein Modell davon gerettet Ja, hat. Ich ja. dachte dann eigentlich, macht er jetzt so eine neue Garagenfirma auf. Aber eigentlich macht Das. er nichts außer zu koksen und Computerspiele zu spielen in der Garage. Richtig. Das behauptet er aber auch in dem Fernsehinterview, dass er jetzt zurück in die Garage geht und da quasi ein neues Projekt startet. Und das sieht ja auch in der Szene so 10 Sekunden so aus, als würde er sich hinsetzen zum Arbeiten und dann fängt er schon an mit diesen Online-Spielen da, mit dem Vorprototypen von Online-Spielen quasi. Und das ist nämlich eins der Online-Spiele von der neuen Firma von seiner Frau Donna. Und die hat nämlich ein Unternehmen gegründet zusammen mit der Cameron. Ja, das ist eigentlich so, dass Cameron das Unternehmen gegründet hat und Donna quasi danach dazugestoßen ist. Das ist eigentlich schon Camerons Unternehmen. Aber Donna wechselt ja dann quasi, ich glaube, im Laufe der ersten Folge noch auch ins Management dieser Firma, wenn man das so nennen möchte. Na, sie ist doch gleich in der zweiten Szene, in dieser langen Plansequenz. Lässt sie doch eigentlich schon den Boss da raushängen, oder nicht? Ja, das stimmt. Aber auch nur, weil sie halt so davon genervt ist, dass Cameron mit ihrer Punk-Attitüde da, ihrer Egalhaltung, den Laden irgendwie ein bisschen vor die Wand fährt. So stellt es jedenfalls dar. Das ist nämlich eine Wohnung voller Nerds oder ein Haus voller Nerds, die da einfach Ja. machen, was sie wollen, den ganzen Tag Pizza fressen und wenn sie keinen Bock haben, sich mal auf die Couch setzen und eine Stunde vor sich hin daddeln und die Verkabelung macht auch Anlass zur Sorge. Der eine von denen wohnt sogar da. Den kann man, ich glaube, in der zweiten Folge da mal kurz schlafen sehen in so einem Bett. Das ist aber eigentlich, das ist doch das Haus von Cameron, oder nicht? Ja, es mag sein, aber sie arbeitet zu dem Zeitpunkt und die Kamera geht so an einem der Schlafzimmer vorbei oder ist vielleicht auch nur ein Schlafzimmer und da schläft jemand im Bett gerade. Okay. Ja, Mutiny heißt diese Firma und das ist praktisch so eine frühe Online-Firma, die halt Online-Spiele anbietet. Genau, so habe ich das auch verstanden. Wir haben, glaube ich, 3 oder 4 Spiele. Die alle nicht richtig funktionieren. Eins heißt Tank. Tank Da Battle, muss man mit Panzern auf andere Panzer schießen. Ja. Was aber dann, wie wir in der zweiten Folge erfahren, ist es eigentlich egal, wer zuerst schießt. Das wird nämlich nach einem Zufallsalgorithmus irgendwie berechnet. Richtig. Auch ganz toll, dass die Leute dann dafür bezahlen. Und die Spiele haben eine tolle Chat-Funktion, wo dann auch, glaube ich, die beiden Inhaberinnen irgendwann feststellen, dass manche Leute gar nicht spielen, sondern dann nur online sind, um sich mit dem Mitspieler dann zu chatten. Ja, genau. Das ist aber eher so Donners Ding. Die meint, das müsste man noch viel stärker fördern, diesen Community-Aspekt. Cameron ist eher da ein bisschen zurückhaltend und sagt, nee, hier geht's um Computerspiele und so, lass mal. Aber dann lässt sie sich irgendwann überzeugen davon, dass das durchaus erfolgversprechend sein könnte. Ja, ich glaube, Donna findet es ja ganz faszinierend, dass Leute dann dafür, ich weiß, es ist ja schweineteuer, also die zahlen da irgendwie $10 die Stunde, um da halt an diesem Online-Spiel teilnehmen zu können und das bezahlen die teilweise nur dafür, um dann sich mit jemandem schriftlich da auszutauschen. Und da sehen die beiden, glaube ich, dieses Marktpotenzial, dass vielleicht ein Chat, dass der Chat selbst vielleicht faszinierender ist als die Spielfunktion oder so. Ja. Naja, man muss das realistisch sehen. Das ist für die Zeit was völlig Neues. Und da kann ich mir schon gut vorstellen, dass diese Computervorreitertypen, die immer die neueste Technologie ausprobieren mussten, da gerne für bezahlt haben, wenn sie es sich leisten konnten natürlich. Also was man heute bei WhatsApp macht, dass man ständig sinnlose schriftliche Gespräche führt, so, bist du auch schon zu Hause? Dafür hat man dann früher 10 Dollar oder so die Stunde bezahlt, um das am C64 machen zu können. Ja, aber es ist ja auch immer mit dem Spielchen da verbunden, so ein bisschen, ne? Also es ist so ein bisschen der Vorläufer von so einer LAN-Party, wo die Leute mit ihren Headsets da rumsitzen und sich mit Menschen unterhalten, die eine Reihe weiter sitzen. Ja, wenn man keine Lust mehr hat, dann drückt man wieder auf Fire und hofft, dass der Panzer schneller schießt als der vom Gegner. Genau. Und dann gibt man sich einen tollen Benutzernamen, wie zum Beispiel Sexy Beard. Das ist ja der Benutzername von Gordon. Da habe ich sehr gelacht, weil mir natürlich sofort aufgefallen ist, in der ersten Folge am Anfang, dass er sich seinen schicken Bart hat abrasiert in den letzten 2 Jahren, war ich ein bisschen enttäuscht. Naja. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ah ja, diese Plansequenz, die wurde ja auch schon vorab, irgendwie vor 2 Monaten oder so, gab es die schon mal vorab online zu sehen. Ich glaube offiziell von AMC so als Teaser praktisch ins Internet gestellt. Und ich fand das ja eigentlich ziemlich toll und hatte dann gleich Lust, habe mich richtig auf die Staffel gefreut und dachte, das ist ja super irgendwie, diese Plansequenz. Viel besser als die bei True Detective, die alle so toll fanden. Also einfach thematisch fand ich das auch super, dass jetzt praktisch so ein Sprung gemacht wird. Und in der ersten Staffel ging es ja eher darum, so eine Hardware zu entwickeln. Oder abzurippen. Mehr oder weniger IBM zu imitieren und vielleicht ein bisschen zu verbessern. Und jetzt in der zweiten Staffel erleben wir sozusagen den Aufstieg des Online-Mediums sozusagen mit. Das finde ich eigentlich ein ziemlich interessantes Thema oder auch einen interessanten Themenwechsel. Ich finde das auch einen guten Ansatz. Ich hatte mich auch gefragt, weil die erste Staffel ja eigentlich das Thema so durch hat. Ich meine, wie hätten sie es jetzt weitererzählen sollen? Nochmal eine neue Maschine wäre wahrscheinlich etwas langweilig geworden. Finde ich durchaus einen interessanten Aspekt, den die da jetzt mit diesem Online-Gaming reinbringen. Ich glaube, die machen das nicht nur aus kreativer Hinsicht, sondern auch, weil das für die Quoten nicht so schlecht ist. Weil dieses Retro-Gaming ist ja gerade ein ganz großes Ding bei Computerspielern und da könnte man sicherlich ein paar Zuschauer generieren, wenn die mitbekommen, dass es jetzt in der neuen Staffel um genau dieses Thema geht. Da wurde ja auch schon, gab ja schon 1, 2 Szenen, wo einer von den Mitarbeitern da mit seinen Cartridges rumspielt und so. Ja, Ganz gut. Also wenn es überhaupt jemand mitbekommt. Die Quote. Ja, das, da muss man ja sagen, vielen Dank AMC, dass sie uns überhaupt eine zweite Staffel spendieren. Die Quoten der ersten waren ja ziemlich verheerend. Ich glaube, da war wirklich einer in der Chefetage, der gesagt hat, ich finde das super, ich möchte das gerne weitersehen. Weil eigentlich gab es das nicht her, wirtschaftlich gesehen. Ja, und die andere These, die ich jetzt auch schon in mehreren Kritiken gelesen habe zu diesem Themenwechsel, dass die Macher halt verstanden hätten, dass diese beiden weiblichen Figuren viel besser funktionieren oder viel interessanter sind als die eigentliche Hauptfigur, dieser Joe. Und deswegen hätten sie jetzt den Fokus mehr auf Donna und Cameron gelegt und die halt zusammen diese Online-Firma gründen lassen. Wobei ich das in der ersten Staffel aber ausgeglichen fand. Ich fand, also Joe ist schon so, ich meine, die Serie wird auch, glaube ich, mit ihm eröffnet und das ist schon so irgendwie der Lead-Character, aber ich finde, dass die Damen auch in der ersten Staffel gut zur Geltung gekommen sind. Trotzdem würde ich da zustimmen, dass es irgendwie spannender ist, denen bei ihren Sachen zuzusehen. Joe ist ja jetzt auch, ja, können wir ja gleich drüber reden, bei der zweiten Folge irgendwie eher so ein bisschen geparkt, handlungsmäßig, habe ich den Eindruck. Ja, er ist halt, oder halt der Lee Pace ist, wird ja auch an erster Stelle genannt im Vorspann. Also er ist eigentlich so nominell die Hauptfigur. Aber es scheint nicht so ganz geklappt zu haben, dass man ihn vielleicht so als neuen Don Draper oder was auch immer, großen Leading Man aufbauen wollte, ist vielleicht vom Publikum nicht so ganz angenommen worden. Ja, dazu war die Rolle aber auch von Anfang an viel zu, also die ist ja relativ negativ geschrieben, finde ich. Der hat ja für meinen Don Geschmack... Don Draper doch auch. Findest du? Ich finde, der hat an sich noch mehr sympathisches Charisma als der Lee Pace. Der ein hervorragender Schauspieler ist, aber der wirkt schon immer so schmierig und man weiß nie, was er so im Schilde führt. Das fand ich bei Don Draper eigentlich am Anfang noch nicht so. Das kommt erst später. Ich habe damals in meiner Rezension über die ersten Halt and Catch Fire Folgen, glaube ich, geschrieben, er hat eine fast brutale sexuelle Ausstrahlung oder sowas. Insofern, jetzt, dass er uncharismatisch ist oder was, wie hast du dich gerade ausgedrückt? Nee, ich habe gesagt, er hat so ein negativeres Charisma. So eine negative Ausstrahlung. Ja, genau. Aber also, irgendwie ja Charisma hat er auf jeden Fall, keine Frage. Auch eine anziehende oder eine... Ja, zumindest auf die Frauen ja offensichtlich, ne? Ja. Ich finde das übrigens, können wir zu der ersten Folge noch eben einführen, eine sehr schöne Finte, dass am Anfang sieht es ja so aus, kurz bevor der Zeitsprung kommt, nach 30 Sekunden oder so, als wären Joe und Cameron jetzt fest zusammen, die machen da so ein Videospielchen am Anfang und dann, zack, 20 Jahre später und dann lebt sie aber doch alleine. Monate. Und er, Monate, Entschuldigung. Ja, Jahre wäre ein bisschen übertrieben, das ist richtig. Naja, dann lebt sie ja doch alleine und er hat sich eine neue gesucht. Nach seinem Trip in die Wildnis. Ja, eine neue Figur, die ich ein bisschen überflüssig bis jetzt finde. Ich weiß nicht ganz, was diese Sarah soll. Die soll Geht ihm wahrscheinlich so. Bodenhaltung geben, aber... Na, ich weiß nicht. Ich habe so den Eindruck, dass die... ich sehe da noch obsessive psychische Geschichten auf uns zukommen irgendwie. Die macht auf mich so einen instabilen Eindruck. Aber ich finde die bisher auch nicht sonderlich sinnvoll, die Rolle, muss ich sagen. Also es wäre auch ohne gegangen. Na gut, geben wir ihr vielleicht noch eine Chance, weil es sind erst zwei Folgen. Zwei Folgen ist ein bisschen unfair. Ich habe so den Eindruck, die diente jetzt in den ersten beiden Folgen nur dafür, den Vater da in die Handlung zu bekommen und quasi diese Jobperspektive dafür für Joe. Aber abwarten. Was haben wir denn noch? Ja, wir haben Gordons komische Kokainsucht, die so subtil eingeführt wurde, dass ich das in der ersten Folge wieder gar nicht verstanden habe. Anscheinend ist Nasenbluten ein bekanntes Symptom dafür, dass jemand kokainsüchtig ist. Das mit dem Nasenbluten habe ich ehrlich gesagt auch nicht verstanden. Das wird ja dann erst in der Zusammenfassung vor der zweiten Folge so nochmal in den Mittelpunkt gestellt. Aber es wird halt gezeigt in der ersten Folge, dass er so ein Röhrchen mit Kokain noch im Büro findet, bei Cardiff, als er da sein Büro räumt. Ach so, okay. Da wird eigentlich schon klar, der nimmt Koks und das nimmt er jetzt mit nach Hause, das Röhrchen. Also. Okay, da habe ich wieder nicht aufgepasst. Meine Güte. Und sonst bin ich immer der nicht aufpasst. Ha! Die zweite Folge heißt dann übrigens New Coke. Ich weiß nicht, ob das eine Anspielung an die letzte Mad Men-Szene ist, aber... Ich habe mich das auch gefragt, ob das irgendwas mit Coca-Cola zu tun haben soll, aber es gab keine Coca-Cola in der Folge. Es gab keinen Cola-Werbespot in dieser Serie bis jetzt. Apropos Werbespot, dieser Werbespot in der ersten Staffel, in der ersten Folge für diesen Computer, der war doch wohl hervorragend, oder? Ich habe mich so amüsiert. Kannst du dich daran erinnern? Nicht wirklich. Das ist kurz bevor Gordon da in dem Fernsehinterview ist. Da zeigen die einen Werbespot für diese Maschine. Da sitzt so ein Typ in einem Büro. Ist ihnen ihr Leben auch zu langweilig? Dann kaufen sie sich jetzt mal hier unseren Giant Pro und dann klettert der da so einen imaginären Baum rauf. Und das ist sehr, sehr lustig. Ich habe wirklich sehr gelacht. Ah ja, der Giant Pro war es, genau. Das war Genau. dieser Supercomputer. Richtig. Was haben wir noch in der ersten Folge? Noch irgendwas Wichtiges vergessen? Ja, also, ich weiß nicht, also die Joe-Figur wird mal wieder negativ gezeichnet. Kommt ja ganz gut in der Szene raus, als er da sein Abfindungsgeld erhalten soll. Und der Besitzer von Cardiff, Nathan Cardiff, zu ihm sagt, du kriegst nichts von mir, verklag mich doch, because you destroy lives. Und so. Ne, also, Ja, da das wird war schon. halt das, was ich nicht verstanden hatte, weil ich dachte, ja, was ist denn jetzt? Haben die Firma einfach verkauft, weil die so super erfolgreich ist, oder ist sie halt vor die Hunde gegangen, weil er wirft ihm halt vor, wegen ihm wäre jetzt, würde praktisch die Firma zugemacht und die ganzen Leute wären arbeitslos. Er wirft ihm vor, dass er maßgeblich daran beteiligt war, dass der Bosworth wegen Veruntreuung im Knast gelandet ist. Und ich glaube, das hat das Image der Firma irgendwie beschädigt. Das findet aber eher zwischen den Zeilen statt, als dass es tatsächlich so gesagt Aber würde. trotzdem kriegen die anderen ja alle einen fetten Scheck. Also so schlecht scheinen die ja alle nicht aus der Ja. Nummer rausgekommen zu Ja. sein. Tja. Es ist Ich kenne mich mit übrigens. diesem, ich kenn mich mit diesem Vertragsrecht jetzt nicht so aus, muss ich zugeben. In der Ja. zweiten Folge wird ja auch ständig das Wort VC in den Raum geworfen. Da geht es um Kapital. Ich vermute, das steht für Venture Capital, habe ich jetzt Ja, drüber nachgedacht. genau. Die Aber suchen einen Venture ja. Capitalist. Das ist übrigens der Typ, ja, der ehemalige, was war der Commander vom Battlestar Pegasus, ne? Der Wirklich? Schauspieler, der Chef von Cardiff. Ich Das dachte, ist ja den kenne ich doch lustig. irgendwo her. Das Also ist das auch kein Zufall, dass in dem Haus ein Battlestar Galactica-Poster an der Wand hängt. ja, aber von Weiß der ich. alten Serie. Ja, egal, aber naja, ganz schön. Jo, was haben wir denn noch in der ersten Folge? Naja, und Also. der hängt halt, also Joe weiß irgendwie anscheinend überhaupt gar nicht, was er jetzt machen will. Stimmt. Also er wollte ja eigentlich mit dem Geld, was er da bei Cardiff erhalten sollte, hatte er ja vor, eine neue Firma zu gründen. Das erzählt er jedenfalls den Freunden von seiner Freundin. Und dann gibt es das Geld aber nicht. Und sie sagt zwar, wir brauchen das Geld eigentlich nicht, aber dann überlegt er sich das anders und geht dann schlussendlich auf das Angebot von dem Vater ein. Jetzt sind wir in der zweiten Folge gelandet, ne? Ja, ich glaube, wir gehen jetzt eh zur Komm. zweiten Folge Wir über. mischen es einfach, weil es passt einfach gut, diese Handlungsstränge übergreifend zu machen. Naja, dann nimmt er halt das Angebot von dem Vater an, im Ölbusiness zu arbeiten. Aber wo er dann arbeitet, ich habe sehr gelacht. Ich finde das ja sowieso, diese Joe McMillan-Rolle ist für mich so, teilweise so unsympathisch, dass ich mich immer freue, wenn der verbal einen drüber bekommt oder ihm irgendwas Schlechtes passiert. Also er wird in so ein, ja, was ist das, mehr ein Abstellraum als ein Büro. Das ist ein Archiv. Ein Archiv ist Und das. da wird ihm auch irgendwie gesagt, wenn er den Mikrofisch benutzen will, muss er erst fragen oder sowas. Und den darf er nur hin und wieder mal benutzen, genau. Jeder, der schon mal mit Mikrofisch arbeiten musste, ist vielleicht ganz froh, wenn er da nicht so oft mit Ja, anwerfen aber muss. 1985 war das revolutionäre Technik. Ja, Muss man. wer von den jüngeren Hörern gar nicht weiß, was ein Mikrofisch ist, schreibt uns bitte einen Kommentar, dann versuchen wir das zu beantworten. Achso, ja, um nochmal, James Cromwell taucht ja jetzt auf. Er ist ja anscheinend jetzt als Staffelgaster Ja, gebucht. Er der spielt, Seriengaster ihres er ist eigentlich Vertrauens. in jeder Serie, die man mal gesehen hat, taucht er früher oder später auf. Richtig. Wenn er nicht gerade Präsidenten, Prinzen oder sonstige, ja, wie sagt man, höhergestellte oder vertrauenswürdige Persönlichkeiten spielt in irgendwelchen Kinofilmen. Trotzdem bleibt er für mich auf ewig der Farmer von Schweinchen Babe, weil ich ihn da in der Rolle zum ersten Mal gesehen habe, bewusst. Der Vater auch, ne? Ja. Der Vater von Babe, Der so. Adoptivvater. Er spielt jetzt den Vater von Sarah. Ja, diesen ganzen Handlungsstrang, ich weiß nicht, der ist so an mir vorübergerauscht. Ich weiß nicht so recht, was das soll. Also, Ich fand diese Einführungsszene eigentlich sehr schön, wo der da quasi eine Audienz bei dem Vater von Sarah hat, oder wo beide eine Audienz bei ihrem Vater haben, der offensichtlich extrem reich ist, weil er da in seinem Privathangar seine Kollektion an privaten alten Flugzeugen erstmal vorführt, und da auch so einen schicken Teppich und so ein paar teure Ledersessel hingestellt hat und dem Joe aber dann auch ganz klar macht, du kriegst nie wieder einen Job in dieser Stadt, so in der Art, wenn du nicht meinen annimmst. Da kommt ja dann auch diese Geschichte mit dem Waffeleisen, die am Schluss der Folge nochmal kurz wieder aufgegriffen wird. Erklärst du die auch nochmal? Ja, kann ich machen. Er sagt zu Joe, ich habe mich ein bisschen über dich erkundigt und dein Lebenslauf ist ja doch bruchstückhaft, um es mal positiv auszudrücken. Und deine Reputation momentan ist so schlecht, dass du wahrscheinlich nicht mal mehr einen Job als Waffeleisenverkäufer bekommen wirst. Deswegen kann ich dir hier bei mir was anbieten, wenn du möchtest. So. Okay. Und ja, deswegen revanchiert sich Joe dann am Schluss, indem er ihm ein Waffeleisen schenkt. Aber er wird jetzt wohl nicht in der Firma bleiben. Das glaube ich auch nicht. Also was soll jetzt eigentlich das Ganze? Wieso wurde jetzt der Cromwell eingeführt? Was soll er jetzt den Rest der Staffel machen? Ja, das werden wir noch sehen, ne? Ich weiß nicht so genau, ob es da, wenn wir Pech haben, machen die da irgendwelche privaten Probleme zwischen diesem Pärchen dann auf, wo der Vater immer so reinkommt mit. Wurde ja auch schon angedeutet, ne? Diese Geschichte mit dem Archiv, in dem der Joe gelandet ist, erklärt seine dann ja schon Verlobte, das liegt daran, dass mein Ex-Mann meinen Vater ganz übel finanziell abgezogen hat und du bist jetzt quasi seine Rache dafür. Fand ich ein bisschen weit hergeholt, muss ich sagen, aber. Also die böse Schwiegervater-Nummer. So in der Art. In anderen Serien haben wir meistens die böse Schwiegermutter oder die böse Mutter, so bei Masters of Sex oder so. Und jetzt haben wir hier vielleicht den bösen Schwiegervater. Die haben alle keine Eltern bisher, ne, diese Rollen. Da, wenn das noch 3-4 Staffeln weiterläuft, sehe ich da noch viele Familienmitglieder hinzustoßen. Das ist doch keine Familienserie. Nee, zum Glück. Aber kann ja noch werden. Ich fand, die zweite Folge legt so ein paar falsche Finden, wo man denkt, ah, ich ahne jetzt, in welche Richtung die Staffel jetzt gehen könnte, und dann wird aber schon in der zweiten Folge doch nichts draus. Also nicht nur, dass Joe da jetzt diesen Job anscheinend gleich wieder los ist. Cameron bietet ja dem Bosworth, der aus dem Knast gekommen ist, einen Job an bei Mutiny. Das dauert aber auch nur bis zum Ende der Folge. Ja. Dann stellt er nämlich fest, er ist noch nicht so weit. Ich habe da die dunkle Befürchtung, dass wir den jetzt erstmal nicht mehr wiedersehen. Was ich ein bisschen schade fände, weil ich die Rolle in der ersten Staffel sehr gut fand. Hat der Schauspieler ein neues Engagement, oder? Nee, das wirkt irgendwie so, ne? Wenn eine Rolle in einer Serie sagt, oh, ich brauche mehr Zeit für mich. Wie viel, fragt sie, und er sagt, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Ich das ist dann normalerweise. Genau, ich komme dann in der vierten Staffel nochmal vorbei. So. Ja, der zählt aber nominell zu den Hauptdarstellern. Also. Ja, er steht im Vorspann, das ist richtig. Mal sehen. Ich fand das eigentlich sehr schön, diese Szene, oder diese Momente da, wo sie ihn immer so aufziehen. Diese wirklich ziemlich unangenehmen, nerdigen Code-Monkeys nennen die sich ja, ne? Diese Computer-Fuzzis, die da in dem Haus wohnen. Das fand ich wirklich sehr unangenehm, als sie da seinen Brief aufgemacht haben und den vorgelesen haben. Das war so ein Moment, wo ich dachte, oh, fiese Leute da. Ja gut, jetzt muss man sagen, er wäre da als Vorgesetzter von diesen Codern wahrscheinlich eh ein bisschen fehlplatziert. Ja, ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht hat. Also, naja, die meinten ja, sie bräuchten jemanden, der Führungserfahrung hat oder der da halt so die Anweisungen geben kann. Aber er wirkt ja völlig daneben, wie er da durch diese umgebaute Wohnung wandert. Ist halt doch was ganz anderes als diese förmliche Firma Cardiff vorher. Ja, das stimmt. Mit den Büros und so. Und da wirkt er irgendwie völlig verloren, steht da in der Küche rum und es macht eh jeder, was er will. Und ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass die ganzen jungen Programmierer sich da von ihm überhaupt was hätten sagen lassen. Er hat ja auch keine Ahnung von Programmierung oder irgendwas. Er ist ja wirklich so ein Manager, der ja vorher in einer, was war das, eine Taschenrechnerfirma eigentlich oder halt die so irgendwelche Elektrogeräte hergestellt hat und der eigentlich mit Computern oder ja, IT-Technik gar nichts zu tun hatte. Ja, ich weiß auch nicht so recht. Also ich glaube, dass der ein bisschen funktional eingesetzt worden ist jetzt in den ersten 2 Folgen. Es wird ja auf einen zentraleren Konflikt zwischen diesen beiden Frauen hinauslaufen, weil Cameron so die Laissez-faire-Frau ist und Donna mehr Planung und Organisation möchte. Und das wird ja immer in den ersten 2 Folgen schon, wird das ja schon 3 oder 4 Mal thematisiert. Dann lässt Donna zwar immer wieder so ab von dem Thema, aber man merkt schon, dass das so in ihr brodelt und ich glaube, das wird uns die Staffel über noch weiter beschäftigen. Cameron ist halt der Punk, ne? Ja. Wir hatten auch wieder jede Menge schöne alte Punk-Songs im Soundtrack. Fantastisch. Fantastisch. Nee, wir sind beide wahrscheinlich in den 80ern, haben wir unsere große Zeit gehabt. Deswegen ist das vielleicht genau die Serie für uns. Ich weiß auch nicht, aber die hätten natürlich 80er-Jahre mäßig, da fällt einem ja sehr viel schlimme Musik ein auf Anhieb. Die umschiffen sie aber großzügig und nehmen so ganz abseitige Sachen, die dann wirklich nur Leute kennen können, die sich irgendwie mit der Punk-Szene zum Beispiel auskennen. Ich kenne da auch 90% der Sachen nicht, muss ich zugeben. Jetzt war in der zweiten Folge tatsächlich mal ein Song, den ich erkannt habe, der aber nicht von der Punkband war, sondern von The Art of Noise, den kannte ich. Okay. Ja. Aber das machen sie ja ganz schön mit der Musik teilweise. Die hat sogar dann einen Bezug zur Handlung. Am Ende der ersten Staffel, als ja dann John Bosworth aus dem Gefängnis entlassen wird und da abgeholt wird von Cameron, gibt es ein Liedchen von John Fogerty, das heißt The Old Man is Down the Road. Das finde ich sehr lustig. Das ist so eine, ja, Referenz. Ich hatte ja ein bisschen das Gefühl, dass Cameron da irgendwelche romantischen Gefühle für Bosworth hat. Oder vielleicht auch nur ein Vaterkomplex. Ich glaube eher andersrum. Ne? In dem Brief, den er ihr da geschrieben hat, da sind ja schon solche Anspielungen drin. Du bist die einzige Person, mit der ich überhaupt reden kann und so. Ja, aber sie setzt sich ja auch sehr stark für ihn ein. Also ja, stimmt. Und guckt ihn immer so merkwürdig an. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Tja, vielleicht führt es zu so einem Handlungsstrang. Fände ich allerdings in der Serie ein bisschen deplatziert, muss ich sagen. Ich finde es schon gut, dass sie sich da zu großen Teilen auf den Hauptplot rund um die Arbeit konzentrieren und das Privatleben zwar immer reinspielt, aber jetzt auch nicht übermäßigen Anteil bekommt. Das finde ich schon gut. Wobei ich mich halt immer frage, weil der eigentliche Hauptplot ist ja jetzt so in drei Teilstränge zerrissen praktisch. Ja. Kommen diese vier Hauptfiguren jetzt nochmal in einer gemeinsamen Firma zusammen? Also wenn das nicht so sein sollte, dann frage ich mich, wofür Lee Pace überhaupt noch in der Serie ist. Er hat einen Vertrag für 5 Staffeln unterschrieben. Das kann sein, aber der hat ja nun zum Beispiel auch genug anderes Zeug zu tun. Der ist ja inzwischen als Filmschauspieler sehr gut im Geschäft wieder, nach Harry Potter und so. Ja, Herr der Ringe, nicht Harry Potter. Und ja. Aber ich glaube schon, dass ihm das Spaß macht. Es sieht so aus, als hätte er Spaß an seiner Rolle. Na gut. Dann wollen wir es ihm gönnen. Finde eh, das Ensemble, das reizt mich sehr immer. Ich finde, das sind durch die Bank sehr gut besetzte Schauspieler. Das ist richtig. Das habe ich auch schon mal geschrieben, fällt mir gerade ein. Das tut mir furchtbar leid. Kann man ja trotzdem der gleichen Meinung sein. Aber es ist doch auch schön, wenn sich dann in der zweiten Staffel noch das bestätigt, was man mal vor einem Jahr geschrieben hat, über die ersten Folgen. Ja, wir haben da noch so einen Handlungsstrang mit dem Hacker Tom. Ja. Tom der, Random. Heißt der so? Also er nennt sich online Tom Random, so. Heißt aber eigentlich Tom Randon. Ha, haben wir gelacht. Der kopiert, glaube ich, erst ein Spiel von Mutiny, wenn ich es richtig verstanden habe. Parallax. Also whippt das so ab und stellt das auf seinen eigenen Server oder was auch immer. Ja, aber wie er sagt, verbesserter Funktion, weil er hat ja Farben hinzugefügt. Das ist ja auch immer wieder ein Thema, Farbe hinzufügen zu den monochromen Geschichten. Und das gefällt denen natürlich nicht, dass er einfach ihre Codes klaut. Und dann hetzen sie erst ihren Anwalt oder ihre Anwälte auf ihn und dann stellen sie aber eigentlich, oder Cameron stellt dann fest, dass er es eigentlich nur macht, um die Aufmerksamkeit der Firmenchefinnen zu gewinnen. Wo hast du denn gesehen, dass sie ihre Anwälte auf ihn hetzen? Die fahren ja persönlich bei dem vorbei zu Hause. Ja, das auch, aber nachdem Cameron ihn dann auch noch engagiert hat, sagt Donna doch, ich habe irgendwie schon die Anwälte eingeschaltet. Was soll ich denen denn jetzt erzählen? Da geht es aber, glaube ich, wirklich? Dann habe ich das irgendwie verpasst. Oder? Ich hätte gesagt, dass es bei den Anwälten um ein anderes Thema ging, irgendwie um die Finanzierung und diese Kreditaufnahmegeschichte. Aber naja. Ja gut, kann auch sein, dass ich das mal wieder falsch verstanden habe. Oder ich will mich da auch nicht. Also das würde ja Sinn machen, dass man so einem Hacker, der da irgendwas abwebt und sich immer illegal in das System hackt, dass man dem die Anwälte auf den Hals schickt. Aber letztlich wollen sie ihn ja dann einstellen, beziehungsweise Cameron möchte ihn einstellen und macht das natürlich auch schon wieder, ohne sich vorher mit Donna abzusprechen. Und das findet Donna auch wieder gar nicht so lustig. Cameron hat ein Herz einfach für so Outsider oder Naja, gescheiterte Existenzen. Und auch einfach für Leute, die besser sind als sie selber, weil er ja mehrmals ihre eigenen Sicherheitscodes dadurch bricht und zwei, drei Sachen hinzufügt mittels irgendwelcher Programmiertechniken. Auf die Idee ist sie gar nicht gekommen und das beeindruckt sie schon. Na, die anderen da, die Untergebenen, die haben doch irgendeine Sicherheitslücke in ihrem Code offen gelassen. Ja, irgendeine richtig. Backdoor. Genau. Ich finde ja auch dieses Techno-Bubble immer ganz großartig. Ich habe eigentlich keine Ahnung, wovon die sprechen, aber man kann sich dann doch so ungefähr vorstellen. Das geht mir genauso und das finde ich auch sehr gut. Es gibt ja viele Serien, die da so den Erklärbär geben würden, ne? Und versuchen würden, das dem Zuschauer irgendwie verständlich zu machen. Nee, das ist bei Herr Holt und Catch Fire überhaupt nicht der Fall. Bei Silicon Valley übrigens auch so. Da wird einfach so ein Techno-Bubble gesprochen und wenn du es nicht verstehst, verstehst du es halt nicht. Finde ich eigentlich gut. Ich mag das immer gerne, wenn Serien Mut zu Lücken haben und nicht alles erklären. Ja, dann haben wir Gordon, der möchte sich auch nützlich machen. Der findet nämlich raus, dass bei diesem Tank-Battle-Spiel es eigentlich völlig egal ist. Also wenn zwei Spieler online gegeneinander spielen, wer zuerst geschossen hat, ist eigentlich völlig egal, weil das wird dann nach einem Zufallsalgorithmus berechnet, welcher Panzer abgeschossen wird. Und darüber Ja. ärgert er sich. Er ist auch voll auf Koks und hyper motiviert und hyperaktiv. Ja, so obsessiv wieder, ne? Das hat er in der ersten Staffel auch schon mal gehabt. Er hat so einen Hang zu obsessivem Verhalten. Und dann erzählt er dem Arzt ja noch ironisch oder nicht ironisch. Ich glaube, er versucht sich selbst zu belügen, dass er kein Mensch wäre, der für Süchte anfällig wäre und so. Das fand ich sehr aussagekräftig. Ja, da habe ich ja auch gelesen, das könnte die nachträgliche Erklärung sein für manche damals scheinbar unerklärlichen Verhaltensmuster in der ersten Staffel. Da gab es in der ersten Staffel auch so eine merkwürdige Szene, wo der irgendwie so im Regen steht, mitten auf der Straße. Und die habe ich damals schon nicht verstanden. Die müsste ich mir jetzt eigentlich nochmal ansehen. Kannst du dich daran erinnern? Ich kann mich nur erinnern, dass er doch nachts das Schaufenster von diesem Spielzeug. Ja, das ist genau dieselbe Szene aber. Ja, weil das ist er ja doch merkwürdig. diese Salatkopfpuppen für seine Töchter ja, nicht mehr Cabbage, rechtzeitig Cabbage schauen Kids konnte, oder so ähnlich. An Ja. die ich mich ja auch noch sehr gut erinnere aus meiner Kindheit. Also wirklich? Aus so Werbeanzeigen. Kennst du die Dinger? Ja, ich dachte sofort, als sie da irgendwie von diesen neuartigen Salatpuppen gesprochen haben, dachte ich sofort, das sagt mir doch irgendwas. Das ist ja interessant. Ich dachte, dass es was komplett Amerikanisches ist. Ich hatte nämlich, als ich eben die Zusammenfassung von der Staffel nochmal gelesen habe, mich gefragt, was ist das? Und musste das erstmal googeln. Na, die gab es auch in Deutschland. Okay. Hatte ich nicht. Ich hatte nur Masters of the Universe und so. Ich hatte die auch nicht, aber da gab es halt so Anzeigen in einschlägigen Kinderzeitschriften. Einschlägige Kinderzeitschriften. Genau. Das Mickey Mouse Magazin zum Beispiel. Ja, Fachmagazin, verstehe. Ja, was haben wir sonst noch? Ich glaube, wir haben die Kernsachen alle durch. Gordon ist ja jetzt mehr oder weniger in die Rolle des Familienvaters oder Hausmanns. Er soll sich jetzt eigentlich zu Hause um die Kinder kümmern, was aber auch nicht so richtig klappt. Nee. Weil er vergisst dann in seinem Drogenrausch, glaube ich, dass sie ja auch noch von der Schule oder vom Kindergarten abgeholt werden müssen. Genau. Da taucht nämlich dann ein Freund von ihm an der Schule auf. Und den schickt er dann nämlich los, obwohl der sagt, er hätte die seit 3 Jahren gar nicht mehr gesehen. Dann ruft ja die Schulleitung da auf der Arbeit bei Mutiny an und fragt, ist das hier in Ordnung so? Wer ist dieser Typ, der hier auftaucht und die Kinder abholen will? Was ich gut finde, dass sie das so machen. Ne? Ja, da merkt man dann schon, das wird natürlich früher oder später zu einem Familienkonflikt führen da im Hause Clark. Ich wunderte mich ehrlich gesagt am Anfang der zweiten Staffel, als es jetzt wieder anfing, dass die noch zusammen sind. Es hat mich wirklich gewundert, weil am Ende der ersten Staffel, ne, war sie ja so, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich verlasse jetzt hier auch die Firma, ich mache da bei Mutiny mit und mach du mal hier deinen Cardiff-Kram weiter. Klang für mich eher so wie, die Beziehung ist jetzt auch vorbei. Mhm. Aber, ja gut, es machte jetzt auch in diesen beiden Folgen nicht so den Eindruck, dass sie sich nur allzu viel zu sagen hätten. Aber auch ich fand so, am Anfang waren die eigentlich ganz nett wieder zusammen eingeführt. Zum Beispiel in dieser Fernsehinterview-Szene, wo sie da auch so neben den Kameras steht und so fröhlich guckt, aber vielleicht habe ich das auch falsch eingeschätzt. Naja, ich hatte ja den Eindruck, sie guckt besorgt, weil er kommt ja da gar nicht zu Wort in diesem Interview, also. Naja, er verkauft sich jedenfalls nicht besonders gut, sondern sehr zögerlich. Also ich würde ihn jetzt auch nicht unbedingt als CEO für irgendwas einstellen wollen. Gut, das war ja auch in der ersten Staffel schon sein Problem, Ja. dass er da auf diesem Vertreterposten völlig fehl am Platz war. Ja, Er ist so. auch einfach kein Typ, der jetzt zum Beispiel gut mit Menschen kann, muss man ja einfach mal sagen, ne? Mit seinen Maschinen kommt er gut klar, aber wenn er da mit Menschen reden soll, ist er auch ganz schön wieder zu sehen in der Szene, als er dann da bei Mutiny auftaucht, weil er von dem Spiel so frustriert ist und denen sagt, ihr müsst das jetzt hier anders machen. Und die sagen, ja, wissen wir ja auch. Und dann sagt er, wenn ihr mir wenigstens mal richtig zuhören würdet und mal die Schnauze halten würdet, so in dem Tonfall, ne, da merkt man schon, ach, der ist wieder, lässt wieder so richtig seine People-Skills spielen hier. Ja, das sind halt die sozial inkompetenten Computeringenieure, so wie wir sie uns Ja, vorstellen. aber Genies. Wobei ich es ja immer hier die Charakterzeichnung doch wesentlich besser finde als bei Silicon Valley zum Beispiel, wo ich Naja, das ist auch nicht vergleichbar, das ist eine noch Comedy nicht, und. ja, auch nicht über die ersten Folgen hinausgekommen bin. Die erste Staffel habe ich mir ganz gerne angesehen von Silicon Valley, aber ich glaube, bei der zweiten. Ich habe sie noch nicht angefangen, aber ich habe irgendwie auch keine Lust mehr. Ja. So, jetzt haben wir, glaube ich, soweit alles gesagt zu diesen beiden Folgen. Ich glaube auch. Die erste war besser als die zweite, würde ich sagen. Ja, die erste hat mir sehr gut gefallen. Da war ich direkt wieder drin und dachte, ach, guck mal, alles schön rund wieder, wie in der ersten Staffel. Zweite war so ein bisschen mau. Aber gut. Ich Aber habe immer trotzdem noch. den Shuffle Pass gebucht, würde ich sagen. Ja, ich gucke mir den Rest auf jeden Fall auch an. Ich finde das schon eine interessante Serie und da ist ja auch Potenzial drin in alle möglichen Richtungen. Schon alleine, um zu sehen, wie, ob die irgendwie versuchen werden, diese Handlungsstränge jetzt zusammenzuführen, dürfte ja ganz spannend werden. Ob die irgendwie versuchen werden, die Handlungsstränge zu einem sinnvollen Ende zu Ah, führen. muss ja eigentlich sinnvoll. Sinnvoll, so hohe Forderungen stelle ich gar nicht. Nur zusammenführen, das reicht schon. Vor der drohenden Absetzung.